Die eitle Krähe. Es war einmal eine Herde Krähen, die in einem Mangohain lebten. Heute war es sehr aufregend, weil Herr Kor in den Urlaub ging und sich bei seinen Freunden verabschiedete. Hier ist mein spezieller Mangokuchen für dich, Kor. Oh, danke, Frau Koring. Und nimm dir ein paar Zweige mit und den Kiefernharz. Du weißt nie, wo du mal ein Nest bauen musst. Oh, danke dir, Korto. Ich werde dich vermissen. Ich werde euch alle vermissen. Und schließlich sammelte er alle Geschenke ein, die ihm seine Freunde gaben. Herr Kor flog davon. Herr Kor flog über Berge und Flüsse und über Dörfer und Städte. Er sah die Welt zum ersten Mal. Eines Tages hörte er donnernde Blitze und es sah aus, als wenn es bald regnen würde. Schnell suchte er Schutz unter einem Baum. Ich denke, hier werde ich bleiben heute Nacht. Es ist keine gute Idee, im Regen zu fliegen. Als Herr Kor sich auf dem Baum einrichtete, hörte er ein seltsames Geräusch. Schnell guckte er über die Äste, um zu sehen, woher die Töne kamen. Es fängt an zu regnen. Hurra! Ja, was sind das für Kreaturen? Er ist geflogen. Sind das Vögel? Aber die sind so schön. Herr Kor, die Krähe, hatte das erste Mal Pfaue gesehen und konnte nicht glauben, wie schön sie waren. Er verglich seine eigenen schwarzen Federn mit ihren breiten, großen, bunten Federn. Plötzlich wollte er nicht länger eine Krähe sein. Oh, schau, alles an mir ist schwarz und hässlich. Ich will so sein wie die, so schön und hübsch. So beobachtete Herr Kor die Pfaue Tag und Nacht. Er konnte an nichts anderes denken, als wie er zu einem Pfau werden konnte. Aber wie? Er fing an, Beeren zu essen, wie sie es taten, zu tanzen, wie sie, und eines Tages hatte er eine Idee. Die schönen Pfauenfedern! Von diesem Tag an fing Herr Kor an, die abgefallenen Federn der Pfauen zu sammeln. Und als er genug gesammelt hatte, nahm er das Kiefernharz, das ihm Herr Kortor gegeben hatte, und klebte sich die Federn an seinen Schwanz. Hahaha, nun bin ich ein Pfau. Endlich. Ka! Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Juhu! So dachte er sich, er war ein Pfau. Herr Kor flog nach Hause zurück. Frau Koring sah Herr Kor und rief die anderen Krähen. Und schon bald versammelten sie sich bei Herr Kors Nest. Willkommen zurück, Herr Kor. Wie war dein Urlaub? Wir Krähen haben dich wirklich vermisst. Der Urlaub war gut. Danke. Aber ich bin nicht länger eine hässliche Krähe. Ich bin nun ein schöner Pfau. Aber du bist doch auch eine Krähe. Wie kannst du sagen, Krähen seien hässlich? Ich brachte dir meinen Mangokuchen. Danke, aber jetzt, da ich ein Pfau bin, sollte ich nur noch Beeren essen? Die Krähen mochten das Verhalten von Herrn Kor nicht. Sie beschlossen, ihn alleine zu lassen. Aber Herr Kor lernte immer noch nicht aus seiner Lektion. Eines Tages kam er zu einer Entscheidung. Oh, diese hässlichen Krähen. Warum bleibe ich hier bei ihnen? Mein richtiger Platz ist bei den Pfauen. Also ging er zu den Pfauen, um mit ihnen zu leben. Da ich jetzt ein Pfau bin, dachte ich, ich könnte jetzt bei euch bleiben. Die Pfauen berieten sich und ließen den seltsamen Pfau bleiben. Aber eines Tages begann es zu regnen und Mr. Kors Pfauenfedern fielen ab. Oh, du bist ja gar kein Pfau. Natürlich bin ich ein Pfau. Ich esse wie ihr, ich lebe mit euch und ich habe helle, bunte Federn wie ihr. Federn wie wir? Du bist eine Krähe. Nein, nein. Deine tiefschwarzen Federn sehen so gut aus. Was? Die Pfauen bewunderten die schwarzen Federn der Krähen. Die Krähe konnte es nicht glauben. Deine Federn sind so schön. Und darüber hinaus, sie lassen dich hoch in den Himmel fliegen. Mit unseren langen Federn können wir nur niedrig fliegen. Wir wünschen uns, in den Himmel zu fliegen, so wie du. Aber du hast deine liebe Familie und die Freunde verlassen, die Krähen, und kamst zu uns, nur um ein Pfau zu sein. Wie schrecklich. Geh nach Hause, sei froh drum, wer du bist. Endlich begriff Herr Kor seine Dummheit und kehrte nach Hause zurück. Hallo, Frau Corling. Ich weiß, dass du wütend auf mich bist und ich habe es verdient. Ich habe versucht, jemand zu sein, der ich nicht bin. Und dabei verlor ich meine eigene Familie und auch meine Freunde. Bitte verzeihe mir. Willst du was von meinem Mangokuchen? Natürlich gerne. Ich bin so müde vom Bärenessen die ganze Zeit. Es tut mir leid für alle. Ich bin eine Krähe und egal, wie viele Federn ich haben werde, ich werde eine Krähe bleiben. Willkommen zurück. Indem man sich verkleidet wie jemand anderes oder ihn kopiert, isst wie jemand anders, sein Lebensgefühl wird man nicht bekommen. Die beste Sache ist, fröhlich zu sein, wie man ist. Denn es ist egal, wer man ist. Wir sind alle einzigartig und besser dran auf unsere Weise.